Rolf! Er ist tot! Rolf! Hallo, Rolf! Du musst liegen bleiben, Stefan, wenn du getroffen bist! Ja, hör mal zu, Rolf, ich will das nicht, dass ihr hier im Vorgarten spielt. Ihr zertretet mir ja die Blumen. Los, ab, geht auf die Wiese. Wir greifen jetzt sowieso an. Die Wiese ist doch die Festung. Alles sammeln! Angriff! Wir greifen an! Angreifen! Hurra! Lause, Junge. Helmut. Anne, guten Abend. Du hast Besuch. Ein Herr wartet auf dich im Wohnzimmer. Ein Klient? Keine Ahnung. Er wollte dich persönlich sprechen. Ein Herr Schwedler. Schwedler? Mhm. Bitte sieh zu, dass er nicht so lange bleibt. Das Mädchen möchte das Abendessen auftragen. Schwedler? Ja. Na, geh doch hinein. Er wartet schon über eine Stunde auf dich. Ja, ja, natürlich. Was ich sagen wollte, Anne. Ja. Du lässt uns bitte allein, ja? Ja, selbstverständlich. Herr Schwedler? Ja. Bitte bleiben Sie doch sitzen. Danke. Tut mir leid, dass ich Sie so lange warten lassen musste. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht sagt Ihnen mein Name schon etwas über den Zweck meines Besuches. Schwedler? Nein, tut mir leid. Es handelt sich um meinen Bruder, Wolfgang Schwedler. Ja? Ich hatte allerdings gehofft, Sie würden sich schon bei der Nennung des Namens erinnern. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Mein Bruder ist aus dem letzten Krieg nicht zurückgekommen. Vermisst. Das heißt, wir haben nie mehr eine Nachricht von ihm bekommen. Bis vor einem halben Jahr glaubte ich auch noch, er sei in Russland gefallen oder in Gefangenschaft geraten. Durch einen Zufall erfuhr ich jetzt, dass er sich noch im April 1945 in Oberösterreich aufgehalten haben soll. Eine Krankenschwester hat ihn auf einem Suchdienstfoto wiedererkannt. Sie hat angegeben, ihn zuletzt in der Nähe von Linz gesehen zu haben. Hier ist ein Bild meines Bruders. Danke. Bitte. Wie sind Sie zu meiner Adresse gekommen? Ich meine, wer hat Sie zu mir geschickt? Sehen Sie sich das Foto genau an. Sie müssen ihn kennen. Tut mir leid. Ich kann mich nicht erinnern. Er war damals 24 Jahre alt. Oberleutnant der Luftwaffe. Dann muss eine Verwechslung vorliegen. Ich war Infanterist. Ach. Waren Sie nicht im Februar 45 in Oberösterreich? Ach, Februar 45. Ich war 6 Jahre Soldat, man ist viel herumgekommen. Ich kann mich kaum noch an Einzelheiten erinnern. Ach, darf ich Ihnen wenigstens etwas anbieten? Ein Cognac vielleicht? Ja, danke. Man hat sich natürlich auch angestrengt, die Zeit hinter sich zu lassen und zu vergessen. Ja, natürlich. Haben Sie eine Armverletzung? Sieht etwas ungeschickt aus, wie? Ich kann mich nicht daran gewöhnen, mit dem linken Arm einzuschenken. Man wird eben als Rechtshänder geboren. Ihr Glas, bitte. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Sagen Sie, wissen Sie noch, in welchem Lazarett Sie mit der Verwundung gelegen haben? In welchem Lazarett? Ja. Ein Feldlazarett, der Name ist mir entfallen. War es nicht in einer Schule? In einem Dorf? Schule, Dorf, das ist möglich, es ist zu lange her. Hieß das Dorf nicht Niedergrein? Wie kommen Sie zu dieser Information? Stimmt also. Ich meine, wie kommen Sie auf diesen Namen, Niedergrein? Ich habe eine ganze Reihe von Material gesammelt. Ich bin natürlich allen Spuren nachgegangen, die sich aus der Aussage der Krankenschwester ergaben. Und dabei sind Sie auf meinen Namen gestoßen? Unter anderem. Was heißt das, unter anderem? Einen Augenblick bitte. Ich muss mir leider alles aufschreiben. Ich habe ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Geht mir ähnlich wie Ihnen. Es hat sich da allerhand zusammengefunden. Darf ich ja mal sehen? Nein, damit könnten Sie gar nichts anfangen. Ich habe eine unleserliche Schrift. Ich bin Steinbildhauer. Aha. Das verdirbt die Hand. Das ist ein interessanter Beruf. Interessant, wie man es nimmt. Im Augenblick komme ich mir mehr wie ein Detektiv vor, der einem Dieb oder einem Verbrechen auf der Spur ist. Und nicht gerade ein passender Vergleich für Ihre Bemühungen, einen Toten wieder aufzufinden. Einen Toten? Sie glauben doch wohl nicht, dass Ihr Bruder noch lebt. Ich glaube, was ich mit meinen Augen sehe. Solange ich das Grab meines Bruders nicht gefunden habe, ist er nicht tot für mich. Der Bürgermeister von Niedergrein ist Gott sei Dank ein sehr ordentlicher Mann. Er hat sämtliche Unterlagen des ehemaligen Feldlazarettes aufbewahrt. Das Lazarett wurde bei Kriegsende der Gemeinde übergeben und aufgelöst. Übrigens ein ganzer Keller voll Papier. Es war gar nicht so leicht, Ihren Namen herauszufinden. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, nach mir oder nach meinem Namen zu suchen? Ah ja, da ist es schon. Hören Sie bitte. Am 26. April verließ gegen Abend ein Lastkraftwagen aus dem Depot des Feldlazarettes das Dorf Niedergrain. Auf dem Wagen waren 7 Personen. 6. Wieso denn 6? Daran kann ich mich noch genau erinnern. Sie meinen, an diesem Tage wurden 6 entlassen? Ja. Ein Feldwebel, ein Fähnrich, ein Gefreiter, ein Unteroffizier, ein Oberschütze und ein Leutnant. Der Leutnant waren Sie. Ja, das stimmt. Und wer war der 7.? Ich sage Ihnen doch, wir waren 6. Es gab keinen 7. Wenn das jemand behauptet hat, so muss er sich getäuscht haben. Glauben Sie denn im Ernst, dass es einen Menschen gibt, der nach 14 Jahren noch sagen könnte, er hat einen Lastwagen mit 7 Männern aus dem Dorf fahren sehen? Es waren 7. Der 7. war ein Oberleutnant der Luftwaffe, mein Bruder. Ach. Zigarette, bitte. Nein, danke, ich rauche nicht. Das ist Gift für mich. Ich atme zu viel Steinstaub bei meiner Arbeit. Aha. Wo waren wir stehen geblieben? Sie behaupten also, Ihr Bruder sei mit auf dem Wagen gewesen? Ja. Wohin ging eigentlich der Transport? Wohin? Ja, wohin? Das kann ich im Augenblick nicht sagen. Merkwürdig, dass man sich an das eine so gut erinnert und an das andere überhaupt nicht mehr, obwohl das eine wichtig und das andere nebensächlich ist. Ich will Ihnen sagen, wohin der Transport ging. Nach Eppstein, einem Dorf 70 Kilometer von Niedergrain entfernt. Jedenfalls war dort die Fahrt zu Ende. Sie gerieten mit 5 anderen Soldaten in amerikanische Gefangenschaft und wurden in der Kirche eingesperrt. Ah, mit 5. Es waren also doch nur 6 auf dem Wagen. In Eppstein. Daran ist leider ebenso wenig ein Zweifel möglich, wie es 7 gewesen sein müssen, die Niedergrain verlassen haben. Wie kommen Sie nur darauf? Die Behauptung ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Das wollte ich Ihnen gerade erklären. Ich habe meinen Urlaub dort in der Gegend verbracht. Übrigens hübsch dort. Vielleicht ein bisschen einsam. Alles Moorlandschaft, kaum ein Mensch anzutreffen. Ich habe immer gedacht, wenn man da mal vom Wege abkommt, dann dauert es Jahre, bis man gefunden wird. Ich meine, wenn einem etwas passiert, ja, ja. Auf so einer Wanderung. Also Sie wollten mir erklären... Natürlich, natürlich. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, das Grab meines Bruders zu finden. Dass er in amerikanische Gefangenschaft gekommen ist, war ja unwahrscheinlich. Man hätte dann ja wohl etwas von ihm gehört. Das Erstaunliche aber war, dass sich keiner der Bauern entsinnen konnte, jemals auch nur ein Wort gehört zu haben, dass irgendwo in dieser Gegend gekämpft worden ist. Ich fand also keine Soldatengräber. Ich fand aber etwas anderes. Kennen Sie diese Mühle hier? Hübsches Foto. Neben der Mühle steht noch eine Scheune. Auf dem Bild ist nur ein Flügel davon. Tut mir leid. Nie im Leben gesehen? Nein. Ach. Der Besitzer der Mühle hatte ein besseres Gedächtnis. Er erkannte sogar meinen Bruder wieder. Merkwürdiger Zufall, finden Sie nicht auch? Allerdings. Der Besitzer konnte mir noch mehr erzählen. Er erinnert sich zum Beispiel daran, dass mein Bruder eine Narbe über dem linken Auge hatte. Der Fotograf hat sie hier auf dem Foto wegretuschiert. Das klingt sehr überzeugend. Jedenfalls kein Grund, die anderen Aussagen des Mannes anzuzweifeln. Danach führte mein Bruder ein Kommando von 6 Männern. Sie kamen in der Nacht zum 27. April in der Mühle an und machten Quartier. Sie warteten 3 Tage lang auf einen Einsatzbefehl. Am 30. April erschien nachmittags ein Offizier, der sich allerdings sofort nach einer Unterredung mit meinem Bruder entfernte. Der Offizier musste eine wenig erfreuliche Mitteilung gebracht haben. Der Müller behauptet jedenfalls, an diesem Nachmittag habe eine sehr gedrückte Stimmung geherrscht. In der Nacht verließ dann der Wagen die Mühle in Richtung Eppstein, wo er 2 Tage später eintraf. Ohne meinen Bruder. Meine Frage an Sie ist, was geschah in diesen beiden Tagen? Und wo ist mein Bruder geblieben? Das alles will der Mann heute noch wissen? Nach 14 Jahren? Datum zum Beispiel? Das wird er auch in 20 Jahren noch wissen. Die Mühle liegt sehr einsam. Vielleicht das einzige Erlebnis aus dem Kriege für ihn. Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie sind offensichtlich einem Irrtum erlegen. Ich vergaß zu sagen, dass der Mühlenbesitzer wusste, dass die 7 Männer aus dem Lazarett in Niedergrain kamen. Ein Feldwebel, ein Fähnrich, ein Gefreiter, ein Oberschütze, ein Unteroffizier und ein Leutnant. Sie und ein Oberleutnant, mein Bruder. Ich kann Ihnen nur wiederholen, ich habe weder Ihren Bruder gekannt, noch bin ich je in der Mühle gewesen. Schade. Sie hätten mir sehr viel Mühe ersparen können. Tja. So wird mir nichts anderes übrig bleiben, als auch die anderen aufzusuchen. Das, was Sie sagen, stützt sich doch nur auf die Aussagen des Mühlenbesitzers. Er hat sich im Datum geirrt. Ihr Bruder ist mit 6 anderen Männern zu der Mühle gefahren. Nein. In der Zeit vom 1. April bis zur Kapitulation sind nur 7 Wehrmachtsangehörige entlassen worden. Haben Sie auch die Adressen der anderen 5, die damals mit mir zusammen auf dem Wagen waren? Ja. Merkwürdig, dass Sie sich an nichts mehr erinnern können. Ich kann mich sehr gut erinnern. Nur nicht an Ihren Bruder. Ich wäre Ihnen gern behilflich gewesen, aber ich habe nie einen Oberleutnant Schwedler gekannt oder auch nur gesehen. Ich weiß nicht, wie dieser Irrtum entstanden ist, wie es mir überhaupt fragwürdig erscheint, sich nach 14 Jahren auf die Aussagen eines einzelnen Mannes zu verlassen. Ja, ja, natürlich. Ich bin sicher, dass auch die anderen Ihnen nicht mehr sagen können. Darüber denke ich gerade nach. Hoffentlich habe ich Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruch genommen. Ich bedauere, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Sie haben mir geholfen. Ja, ja, Sie haben mir geholfen. Bemühen Sie sich nicht, ich finde schon alleine hinaus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ellen. Ellen. Ellen. Ja. Ist dein Besuch schon weggegangen? Ellen, ich hatte vor 2 oder 3 Jahren Besuch eines Kriegskameraden. Kannst du dich noch erinnern? Thompson. Wir waren zusammen in Gefangenschaft. Ich habe mir damals seine Adresse aufgeschrieben. Thompson? Ja, Paul Thompson. Thompson. Paderborn, wenn ich nicht irre. Ah, Thompson, da ist das ja. Paderborn, Ulmgasse 8. Na also. Sieh doch mal bitte im Adressbuch nach, ob dieser Schwedler hier in Hannover wohnt. Schwedler, Steinbildhauer. Ja. Hallo, Fernamt? Sagen Sie bitte, können Sie feststellen, ob ein Herr Paul Thompson, Paderborn, Ulmgasse 8, über einen Telefonanschluss verfügt? Wenn ja, versuchen Sie bitte sofort eine Verbindung herzustellen. Dringend, von mir aus ein Blitzgespräch. Das ist gleichgültig, was es kostet. Werner, Helmut Werner, 47661. Ja, ich warte auf Ihren Rückruf. Danke. Helmut? Na, was ist? Hast du die Adresse? Ja. Schwedler, Steinbildhauer, Hannover, Jahnstraße 22. Jahnstraße 22. Ist irgendetwas mit diesem Schwedler? Nein, nein, ist ein Klient, der Schwierigkeiten mit der Steuerfahndung hat. Mhm. Sag bitte dem Mädchen, dass ich jetzt das Abendessen auftragen kann. Ach, Ellen, es ist möglich, dass ich in den nächsten Tagen wegfahren muss. Länger? Das weiß ich noch nicht. Das ist möglich. Na, was ist denn? Warum siehst du mich so an? Ich sag dir doch, es ist nichts. Bitte lass mich allein. Ja. Hallo? Ja, Werner, 47661. Ja, danke. Hallo? Ist dort Herr Thompson? Paul Thompson? Hier spricht Werner aus Hannover. Ja, richtig, Leutnant Werner. Hören Sie zu, Thompson, da ist eine dumme Sache passiert. Der Bruder von Schwedler ist aufgetaucht. Ja, der Bruder. Er ist unglücklicherweise an den Besitzer der Mühle geraten. Der hat Schwedler auf einem Foto wiedererkannt. Er hat sämtliche Spuren verfolgt und ist im Lazarett auf unseren Namen gestoßen. Wir müssen uns sofort mit den anderen in Verbindung setzen. Verdammt nochmal, nein, Sie sind der Einzige, von dem ich eine Adresse habe. Auf jeden Fall, wenn er zu Ihnen kommt, ableugnen. Leugnen Sie ab, dass wir mit Schwedler zusammen in der Mühle waren. Wir kennen keinen Schwedler. Ja, natürlich müsste man die anderen warnen, aber wie? Nein, das konnte ich nicht. Das wäre ihm aufgefallen, wenn ich nach den Adressen gefragt hätte. Aber ich habe ein Auskunftsbüro, das für mich arbeitet. Ich könnte ihn beobachten lassen. Natürlich sucht er die anderen auf. Gefährlich? Nein, nein, die sind zuverlässig. Rufen Sie mich sofort an, wenn Schwedler bei Ihnen aufgetaucht ist. Hannover 47661. Ja, es ist eine ekelhafte Geschichte. Ich hoffe, ich kann mich auf Sie verlassen. Gut, Thompson. Ja, ja, gut. Danke. Ende. Ach, wahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen zu Ihnen kommen. Ich werde auch versuchen, die anderen zu erreichen. Ja, ja, ist ja schon gut. Nun sei doch ruhig. Haro! Ich will ja nichts von dir. Haro, willst du wohl? Aus! Aus, habe ich gesagt. Gehen Sie ruhig vorbei, er ist angebunden. Gibst du jetzt endlich Ruhe? Still bist du. Sind Sie der Herr aus Hannover? Aus Hannover? Ja, Frau Thompson. Ja, mein Mann hat Sie schon gestern Abend erwartet. Ach, kommen Sie doch rein. Vielen Dank. Sag ihm gleich Bescheid. Einen Moment Geduld. Ja, ja, bitte, bitte. Paul, Herr Werner ist da. Beeil dich, steh doch auf. Es geht ihm nicht gut, wissen Sie. Zu seiner Verwundung ist jetzt noch was mit dem Magen dazu gekommen. Ach so. Die Ärzte doktern schon seit Jahren manchmal rum, aber sie können nichts finden. Hat sich furchtbar über ihren Anruf aufgeregt. Ach, warten Sie mal. Ich wische Ihnen den Stuhl ein bisschen ab. Danke, danke. Das geht schon. Das ist nicht so schlimm. Ist nun mal so in der Kohlenhandlung. Überall Dreck. Kann man von früh bis abends sauber machen. Hat alles gar keinen Zweck. Und dann hier in 2 Zimmern. Küche, Wohnzimmer, Büro, alles in einem. Wird man überhaupt nicht fertig. Und mein Mann kann ja sowieso kaum noch was arbeiten. Mit seinem Bein und jetzt mit dem Magen. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke, danke. Ach, das hat uns gerade noch gefehlt, dass mit dieser Sache was passiert. Mir ist das überhaupt unverständlich. Die sollen doch endlich mal Ruhe geben. War ja schließlich Krieg. Und unser eins hat genug damit zu tun gehabt. Mein Sohn ist auch draußen geblieben. Ah. Aber da kräht kein Hahn mehr danach. Wenn er noch da wäre, da hätten wir wenigstens jemand fürs Geschäft. So kann das ja gar nicht mehr weitergehen. Schulden über Schulden und keine Hoffnung, dass es mal besser wird. Wie soll's auch besser werden, wenn er nicht mehr arbeiten kann und mit Angestellten heutzutage. Ach, Paul. Guten Tag, Herr Thomsen. Werner? Sie sind Werner? Mein Name ist Schwedler. Schwedler? Schwedler. Aber Sie haben sich als Werner ausgegeben. Feine Methode, andere Menschen auszuhorchen. Aber Sie haben Pech. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich habe Ihren Bruder nicht gekannt. Ja, Sie haben mir doch gesagt... Kümmere dich um deine Sachen. Schmeiß die Katze raus. Also, was wollen Sie? Von mir können Sie nichts erfahren. Wenn Sie was wollen, dürfen Sie nicht zu mir kommen. Ich habe die Zeit vergessen. Ich bin 12 Jahre Soldat gewesen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das habe ich mitgebracht. Das reicht mir. Ich will von nichts mehr was wissen. Dann hat es wohl wenig Zweck, Ihnen dieses Foto hier zu zeigen. Es hat sowieso nie einen Zweck. Ich habe selbst genug davon. Von meinem Sohn. Er liegt in Russland. Ich weiß, wo sie ihn verscharrt haben, aber ich kann ihm auch keine Blumen aufs Grab legen. Er ist tot und verscharrt und verfault. Was haben Sie da, von einem Bruder zu suchen, der nicht zurückkommt? Entweder ist er tot, dann ist er tot. Oder er lebt noch und dann hat er was am Stecken und er hat einen anderen Namen. Dann will er auch keinen Bruder mehr haben. Was wollen Sie damit sagen? Dass es sinnlos ist, einen zu suchen, der nicht heimkehrt. Entweder er will nicht oder er kann nicht mehr. Sie haben meinen Bruder also nie gesehen? Ach, den Weg hätten Sie sparen können. Das scheint mir auch so. Immerhin interessant zu sehen, wie lange so eine Freundschaft aus dem Kriege anhält. Was heißt das? Sie sind doch mit Werner befreundet. Ja, wir sind Kriegskameraden. Natürlich. Sagen Sie mal, wie kommen Sie eigentlich zu der Annahme, mein Bruder könnte unter einem anderen Namen leben? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Sie sagten eben, wenn er noch lebt, dann... Er lebt aber nicht mehr, er ist tot. Das wissen Sie? Ich habe ihm vorhin schon gesagt, ich weiß überhaupt nichts mehr und es ist ganz sinnlos, hier rumzuschnüffeln. Sie sagten, er sei tot. Wollen Sie mir das Wort vielleicht im Mund rumdrehen, was? Nein, ich möchte die Wahrheit hören. Wahrheit, Wahrheit. Gehen Sie heute mal rum und suchen Sie, wo Sie sowas finden. Wahrheit, hier, das ist die Wahrheit. Ein Krüppel, der aus dem Krieg zurückgekommen ist und der 12 Jahre lang seine Knochen hingehalten hat und den Sie jetzt langsam fertig machen. Sehen Sie sich das hier an. Das war mal ein gutes Geschäft. Kein Stück gehört mir mehr davon. Nächste Woche holen Sie mir den Waren weg und ich kann sehen, wo ich bleibe. Und das alles nur, weil Sie mich so aus dem Krieg nach Haus geschickt haben. Ich will das alles vergessen, verstehen Sie? Ich will mit keinem mehr was zu tun haben, der das Wort Krieg in den Mund nimmt. Und wenn einer kommt und in der Vergangenheit rumwühlt, dann sowieso schon nicht. Vorbei, aus, vergessen, erledigt. Worauf warten Sie noch? Wie? Haben Sie nicht verstanden? Hier kennt niemand Ihren Bruder. Doch, ich habe schon verstanden. Ich habe verstanden. Guten Tag. Ist er weg? Ja. Rumschnüffeln. Wahrheit. Wahrheit. Wenn der nicht aufpasst, kann er sich seine Finger an dieser Wahrheit verbrennen. Ja, Werner? Was? Sie haben seine Spur verloren? Ja, was geht mich das an? Was ist denn das für eine Entschuldigung? Wofür zahle ich Sie denn? Was, er hat eine Fahrkarte nach Dortmund gelöst? Ja, dann bleiben Sie auf dem Bahnhof und kontrollieren Sie die abgehenden Züge. Selbstverständlich sollen Sie ihm weiterhin nachfahren. Nein, das ist nicht notwendig. Ich habe meinen Auftrag doch ganz klar formuliert. Sie sollen mich sofort verständigen, wenn er eine der genannten Personen aufsucht. Ja, Sie können mich auch nachts anrufen. Verlieren Sie vor allem die Namen nicht. Ich wiederhole sie Ihnen nochmal. Thomsen, Fürbringer, Simmel, Altmann, Steinhausen. Nein, nicht Steinklausen, sondern Steinhausen. Ich buchstabiere. Steinhausen mit S wie Siegfried. Bitte? Frau Steinhausen? Ja. Kann ich wohl Ihren Mann sprechen? Mein Mann? Ja. Ich nehme an, dass ich die richtige Adresse habe. Ich suche einen Joachim Steinhausen, der im letzten Krieg fähnrich war. Ja, bitte, kommen Sie herein. Dankeschön. Hier, bitteschön. Danke. Nehmen Sie bitte Platz. Vielen Dank. Sind Sie ein Kamerad meines Mannes? Nein, mein Bruder. Mein Bruder war es. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne auf Ihren Mann warten. Oder wird er heute Abend nicht hier sein? Mein Mann ist tot. Ihr Bruder war mit ihm zusammen? Ja. Drüben? Drüben? Ja, ich meine in Indochina. Ach so, Ihr Mann war in der Fremdenlegion? Ja. Er ist in Luang Prabang gefallen. Ach. Kommen Sie wegen Ihres Bruders? Ja. Ich wusste natürlich nicht. Mein Bruder war bei Kriegsende 45 mit Ihrem Mann zusammen. Ach so. Ihr Bruder lebt noch? Nein, er ist vermisst. Ich erfuhr durch einen Zufall Ihre Adresse und dann dachte ich... Ach so, da hatten Sie gehofft, durch meinen Mann etwas über den Tod Ihres Bruders zu erfahren. Ja, richtig. Ich kann Sie verstehen. Ich habe auch immer darauf gewartet, mehr zu erfahren als nur die Mitteilung der französischen Regierung. Er meldete sich während der Gefangenschaft zur Legion. Während der Gefangenschaft? Wieso standen Sie denn damals nicht mit ihm in Verbindung? Doch, doch. Doch, er wusste, dass ich auf ihn wartete. Aber er hat sich trotzdem zur Legion gemeldet. Ja, aber warum? Es muss etwas in seinem Leben gegeben haben, vor dem er Furcht hatte. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen doch, wollen, aber... Doch, ich kann darüber sprechen. Er war Musikstudent. Er war fähnrich, aber er sagte von sich selbst, dass er kein guter Soldat sei. Es muss etwas gewesen sein, warum er nicht mehr hat heimkehren wollen. Heute weiß ich, dass er den Tod gesucht hat. Wenige Tage vor seiner Entlassung aus der Legion meldete er sich zu einem Einsatz, von dem er nicht zurückkam. Haben Sie Briefe von ihm? Er hat ein einziges Mal geschrieben, aus Frankreich. Aber es ist keine Erklärung darin. Ein Brief und das Bild dort. Das ist alles, was aus dieser Ehe geblieben ist. Und die vielen Fragen. Heute denke ich oft, ich hätte das Geld zusammenbringen müssen und einfach zu ihm fahren. Irgendwo hätte ich ihn schon erreicht. Aber es war eine andere Zeit damals. Wir waren wohl auch beide zu jung. Für uns und für diesen Krieg. Frau Steinhausen, eine Frage. Sind Ihnen in irgendeinem Zusammenhang die Namen Thomsen, Werner, Fürbringer, Simmel und Altmann bekannt? Nein, warum? Sie sagten da eben, es muss etwas gegeben haben, warum Ihr Mann nicht hat heimkehren wollen. Möglich, dass ich mich täusche, aber der Tod Ihres Mannes scheint mir in einem Zusammenhang mit dem Verschwinden meines Bruders zu stehen. Ach. Ja, ja, ich will versuchen, Ihnen das zu erklären. Wir suchen beide die gleiche Antwort. Vielleicht sind Sie bereit, mir auf der Suche nach meinem vermissten Bruder zu helfen. Aber ja. Wenn Sie erlauben, erzähle ich Ihnen etwas ausführlicher, warum ich kam. Ich muss allerdings etwas weit ausholen. Ich kann Ihnen das nicht in zwei Worten erklären. Hallo, Thomson. Können Sie mich verstehen? Ja, ich bin es, Werner. Ich kann nicht lauter sprechen. Der Mann, durch den ich Schwedler beobachten lasse, hat mich eben angerufen. Schwedler ist bei Steinhausen. Nein, er lässt nicht locker. Ich bin so verdammt in Sorge, dass dieser Steinhausen umkippt. Steinhausen? Das war der Fähnrich, der hinterher den Kollaps kriegte. Natürlich hätte man ihn vorbereiten müssen, aber ich habe doch jetzt erst seine Adresse erfahren. Schwedler hatte sie vor mir. Nein, das ist sinnlos. Inzwischen ist doch dieser Schwedler... Wie? Natürlich wird uns diese Sache... Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Natürlich war es ein Befehl, aber können Sie sich an den Namen des Offiziers erinnern? Ist er überhaupt mal genannt worden? Ach, das wird uns verdammt wenig helfen. Natürlich bleibt uns nichts anderes, als abzuwarten. Ja, ich halte Sie auf dem Laufenden. Gut, danke. Selbstverständlich lasse ich ihn weiter beobachten. Ja, ich rufe Sie sofort an, wenn ich... Guten Abend, Herr. Abend. Ein Whisky. Bitte sehr, ein Whisky. Ja. Zum Wohl, Herr. Dankeschön. Nicht viel los bei Ihnen heute Abend, was? Montag. Ja. Sind Sie fremd in der Stadt? Ach Gott, wie man es nimmt. Geben Sie mir gleich noch einen, ja? Gut, noch Whisky. Bitte sehr. Zum Wohl. Dankeschön. Sagen Sie mal, Ihr Gesicht, irgendwie kommt mir Ihr Gesicht bekannt vor. Ja, ich habe früher in der Regina gearbeitet. Nein, das meine ich nicht. Ich überlege schon die ganze Zeit, wo... Sagen Sie, haben Sie nicht in einem Lazarett in Österreich gelegen? In Österreich? Ja, in so einem Feldlazarett, in der Schule. Warten Sie, der Name, wie hieß doch das Dorf? Ja, richtig, im Niedergrain, in einem Dorf, das Niedergrain liegt. Ach, du liebe Zeit, waren Sie auch in Limnest? Es stimmt also. Ja, klar. Gutes Gedächtnis, was? Das kann man wohl sagen, der Herr. Ich wusste doch gleich, dass Sie es sind. Mensch, jetzt weiß ich auch Ihren Namen. Ach nee. Altmann. Stimmt. Ja, sehen Sie, mein Bruder war mit Ihnen zusammen. Ich habe ihn besucht, kurz bevor ihr alle zusammen abgehauen seid. Ihr Bruder? Wie hieß er denn? Gib mir doch mal ein Feuer, ja? Ja, gerne. Mensch, ist das ein Zufall, was? Dankeschön. Bitte sehr. Wie war denn der Name? Es wird ihn mächtig interessieren, wenn ich ihm sage, wen ich getroffen habe. Was Sie meinen, der kennt mich noch? Ja, war mit Ihnen zusammen auf dem Wagen. Einer von den sieben. Auf dem Wagen? Wer denn? Thomson. Thomson? Was, der Bulle Thomson, das ist Ihr Bruder? Ja, das Wie ist geht's mein Bruder. Denn? Was macht denn sein Bein? Ach, es geht ihm schlecht. Ja, verdammt schlecht sogar. Wieso? Ist denn was mit ihm? Nee, das nicht, aber... Weißt du, diese Sache damals, das hängt ihm immer noch an. Was wissen Sie denn davon? Naja, er hat immer noch Angst, dass mal einer von euch zu quatschen anfängt. Wenn einer quatscht, dann hat er zu quatschen angefangen. Ich jedenfalls würde nicht mal mit meinem Bruder darüber reden. Das kommt auf den Bruder an, ne? Thomson. Ausgerechnet der Bulle Thomson. Der Was ist denn los? Warum bist du denn so nervös? Von Thomson hätte ich das zuletzt erwartet. Was hat er denn alles erzählt? Alles. Namen genannt? Du, Vorsicht. Der Herr da drüben hört zu. Ach, der versteht kein Wort Deutsch. Den kenne ich, Italiener. Bist du immer so unvorsichtig? Ich weiß schon, was ich sage. Nur außerdem kann mir sowieso keiner was, nicht? Befehle schließlich Befehle. Ich habe das Kommando ja nicht gehabt. Das interessiert doch heute keinen Menschen mehr. Weißt du, begriffen habe ich an dieser ganzen Sache nicht, dass ihr alle... Sag mal, bist du sicher, dass der da drüben kein Wort Deutsch versteht? Ja, doch. Die Kleine da hat was mit ihm, spricht nur Italienisch. Was wollten Sie denn sagen? Was haben Sie nicht begriffen? Nee, komm, lass lieber. Ich will ja nicht mehr reden. Können wir nicht nach Feierabend noch irgendwo einen kleinen Drink zusammennehmen? Ich lade dich ein. Okay. Ich möchte sowieso noch einiges von Ihrem Bruder hören. Also gut, machen wir. Thomson, der hatte doch von uns allen am meisten auf dem Kasten. Das war der Einzige, der überhaupt nicht ein Wort über die ganze Sache verloren hat. Und jetzt quatscht Weißt du, ich hätte mich an eurer Stelle nicht in diese Geschichte reinziehen lassen, 10 Tage vor Kriegsschluss, Mensch. Hinterher kann man das immer sehr gut sagen. Ich habe ja gleich gewusst, dass da irgendwas faul war. Als der Offizier in die Mühle kam und den Befehl brachte. Aber was soll man denn machen? Damals abhauen, was? Heidi? Ja? Telefon. Ja, ist gut, ja. Warten Sie, ich komme sofort zurück. Ja, ja, schon gut. Schon gut, Freddy. Freddy Altmann. Hallo, guten Abend. Was ist? Darf man Ihnen Gesellschaft leisten? Nee, ist kein Geschäft zu machen. Komm, such dir einen anderen aus. Man wird ja wohl noch fragen dürfen. Verschwinde schon. Na, was ist los, Freddy? Hast du Ärger gehabt? Bemühen Sie sich nicht weiter, mein Herr. Hoppla, hoppla, was ist denn? Wenn Sie einen dumm verkaufen wollen, dann suchen Sie sich einen anderen aus, aber nicht Freddy Altmann. Mich haben schon ganz andere aufs Kreuz legen wollen. Na, nun mal langsam, Im Übrigen, ich möchte Ihnen nur sagen, was wir da eben gesprochen haben, Herr Schwedler. Es gibt keine Zeugen. Was Sie eben gehört haben, das existiert nur in Ihrer Fantasie, ja? Ach so ist das. Der Übermittlungsdienst funktioniert. Was sagten Sie, mein Herr? Ich sagte Zahlen. Und auf Wiedersehen, mein Junge. Darf ich Sie mal um Feuer bitten? Bitte sehr. Haben wir uns gestern nicht im Zug gesehen? Ich wüsste nicht. Aber ich. Was bekommen Sie eigentlich für Ihre dreckige Spitzelei? Bitte? Ich meine außer den kalten Füßen, die Sie sich vor der Bar geholt haben. Wollen Sie mich belästigen? Sagen Sie Ihrem Auftraggeber, er kann sich die Mühe sparen, mich beobachten zu lassen. Ich fahre nämlich mit dem nächsten Zug nach Hannover zurück. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Er soll sich in der Zwischenzeit eine passende Antwort überlegen. Und von jetzt ab lassen Sie mich allein gehen. Es macht keinen guten Eindruck, einen Schatten in der Dunkelheit zu haben. Helmut. Ja, Ellen, was gibt's? Dieser Schwedler ist wieder da. Soll ich ihm sagen, dass er morgen wiederkommen soll? Nein. Aber wir wollten doch mit dem Jungen wegfahren. Du hast es ihm versprochen. Er will das neue Boot ausprobieren. Er hat sich die ganze Woche auf diesen Sonntag gefreut. Ich muss ihn empfangen. Führ ihn bitte herein. Und lass uns bitte allein, ja? Na gut. Herr Schwedler? Ja? Bitte. Dankeschön. Guten Morgen. Hoffentlich störe ich Sie nicht in Ihrer Sonntagsruhe. Haben Sie etwas über Ihren Bruder in Erfahrung bringen können? Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Ich wusste nur nicht, dass es so schnell gehen würde. Darf ich? Bitte. Dankeschön. Ich nehme an, Sie haben sich Ihre Chancen genau ausgerechnet, wie lange Sie dieses Spiel durchhalten können. Ich schätze nicht sehr lange. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung ist, dass ich Ihr Auftreten zumindest befremdend empfinde. Sie kamen doch wohl vor 8 Tagen zu mir, um mich zu bitten, Ihnen etwas über Ihren vermissten Bruder zu sagen. Darüber kann doch kein Zweifel entstanden sein. Oder hat Ihnen Thomson eine andere Erklärung gegeben? Thomson? Wer ist Thomson? Sie können sich seines Namens nicht mehr erinnern. Natürlich, 14 Jahre sind eine lange Zeit. Und Sie haben auch keinerlei Verbindung mehr zu ihm gehabt. Was wollen Sie? Was wollen Sie von mir? Sehen Sie, Werner, Herr Werner, man kann sich vornehmen, über eine Sache nicht zu reden. Das ist verhältnismäßig einfach, solange man allein ist und sich nicht auf andere verlassen muss. Aber selbst dann, irgendwann macht jeder mal einen Fehler. Und wenn es mehrere sind, sagen wir zum Beispiel 6. Wollen Sie mir eine Lektion über das Entstehen von Missverständnissen geben? Würden Sie es als ein Missverständnis bezeichnen, wenn ich Ihnen erzähle, einer der 6 sei auf die Idee gekommen, mich beobachten zu lassen? Das ist doch absurd. Welchen Zweck sollte er damit verfolgen? Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich will Ihnen Ihre kostbare Zeit nicht stehlen. Ich nehme an, Sie brauchen nichts Dringenderes als das. Zeit. Zeit zum Nachdenken. Bitte, ich gebe Ihnen hier noch die beiden letzten Adressen. Dann können Sie sich die Mühe sparen, mir einen Mann nachzuschicken und ich einen weiten Weg. Werner, Thomson, Steinhausen, Altmann. Ja, Simmel und Fürbringer, die beiden letzten. Ich gebe Ihnen, sagen wir, bis zum Donnerstag, 5 Uhr Zeit, sich mit den anderen in Verbindung zu setzen, um mir dann eine befriedigende Antwort geben zu können. Ich verstehe unter befriedigend eine Antwort, die meinen weiteren Nachforschungen standhält. Machen Sie sich keine Illusionen, Schwedler. Ich habe Sie heute zum letzten Mal empfangen. Damit wir uns nicht missverstehen. Ich meine Donnerstag in der nächsten Woche. Übrigens, ich habe einen Umschlag bei der Bank deponiert, sodass die Polizei meine Ermittlungen fortsetzen kann, wenn mir etwas zustoßen sollte. Man kann ja nie wissen, bei dem Verkehr auf den Straßen, nicht? Guten Tag. Hallo, Fernamt. Geben Sie mir bitte Paderborn 3781. Für Hannover 47761. Ja, bitte. Helmut? Du musst mit dem Jungen allein fahren, Ellen. Hier ist der Wagenschlüssel. Helmut, willst du mir nicht endlich sagen, was mit diesem Schwedler ist? Ich beobachte dich schon die ganze Zeit. Seitdem er aufgetaucht ist, bist du verändert. Du schläfst keine Nacht mehr, wirfst dich stundenlang im Bett hin und her. Was ist denn passiert, Helmut? Vergangene Nacht hast du im Schlaf ganz deutlich seinen Namen gerufen. Willst du es mir nicht sagen? Hast du kein Vertrauen mehr zu mir, Helmut? Bitte, Ellen. Ist es eine Frau? Aber nein. Versucht er dich zu erpressen? Gibt es irgendwas, das ich nicht erfahren soll? Ach, Unsinn. Es handelt sich um... Ich bin da in eine Sache hineingeraten, die... Geld? Ja, er bekommt Geld von mir. Ja, aber das ist doch kein Grund, dass du dir Sorgen machst. Ich gebe dir meinen Schmuck. Außerdem habe ich noch 4.000 Mark auf der Bank. Bitte, Ellen, nimm den Jungen und fahr mit ihm raus. Ich habe noch allein zu tun. Kann ich dir wirklich nicht helfen? Es gibt nichts zu helfen. Nichts. Lass mich jetzt bitte allein. Gut, wie du willst. Thompson? Ja, ich bin es. Hören Sie zu, Thompson. Ich muss Sie bitten, zu mir zu kommen. Ich werde auch die anderen hierher bestellen. Wir müssen dringend eine Absprache treffen. Es muss sofort etwas geschehen, wenn wir nicht zusehen wollen, wie dieser Stein immer mehr ins Rollen kommt. Dieser Schwedler ist weiter, als ich befürchtet habe. Natürlich haben die anderen gequatscht. Ja, wahrscheinlich Kleinigkeiten, Widersprüche. Ich habe jetzt endlich alle Adressen. Moment, Werner, Thompson, dann haben wir Steinhausen, das war der Fähnrich. Altmann ist jetzt Barmixer. Uns vier hat er aufgesucht. Fehlen noch Simmel und Fürbringer. Fürbringer ist Direktor in einer Bank und Simmel Angestellter in einem Fürsorgeverband. Ja, ich habe die Adressen hier. Wollen wir sofort einen Termin absprechen? Ich würde sagen, hier bei mir, sagen wir Mittwochnachmittag gegen 3 oder 4. Ich werde allen anderen Nachricht geben. Also bis Mittwochnachmittag. Ich erwarte Sie dann hier. Ich denke, die Frage, wie sich jeder von uns in Zukunft zu verhalten hat, also, was er sagen soll und was nicht, insbesondere aber, welche Erklärung Herr Werner beim nächsten angekündigten Besuch dieses Schwedler abzugeben hat. Alle diese Fragen, denke ich, sind nur zu beantworten, wenn einwandfrei geklärt ist, was weiß dieser Schwedler bereits. Was kann er denn schon? Es muss genau festgestellt werden, welche Fehler inzwischen gemacht wurden. Wo sind Widersprüche entstanden? Worauf begründet er seine Verdachtsmomente? Dass er bereits mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft drohen konnte und dass er Herrn Werner diesen Termin am Donnerstag zu stellen wagte. Bluff, ich bin sicher, er blufft. Fest steht, dass er weiß, dass Sie ihn beobachten ließen, Herr Werner. Das war der erste Fehler. Ein entscheidendes Verdachtsmoment für ihn, wenn es uns nicht gelingt, eine plausible Erklärung zu finden. Aber halten wir uns damit nicht auf. Fassen wir zusammen. Er hat 4 Besuche gemacht. Nur bei Simmel und bei mir nicht. Jetzt ist die Frage, was ist bei diesen Besuchen gesprochen worden? Wem sind unbedacht Fehler unterlaufen? Ausgeschlossen. Bitte gehen wir der Reihe nach. Herr Altmann, Sie waren der Letzte, den er aufgesucht hat. Ja. Und danach schien es ihm nicht einmal mehr notwendig, mich oder Herrn Simmel zu sprechen. Warum sieht er mich so an? Von mir weiß er nichts. Frag doch den Thompson. Oder warum fragt ihr nicht Frau Steinhausen? Sie hat bisher überhaupt noch nichts gesagt. Sie ist doch für ihren Mann gekommen. Warum kommt er nicht selbst? Frau Steinhausen, Herr Altmann hat recht. Sie haben bisher noch keine Erklärung abgegeben. Ich bin für meinen Mann hier. Die Sache ist ja wohl für ihn genauso wichtig wie für uns. Was hat denn seine Frau damit zu tun? Das ist doch der beste Beweis, dass er seinen Mund nicht halten konnte. Also los, raus mit der Sprache. Was hat er dem Schwedler gesagt? Warum ist er nicht hier? Warum schickt er Sie vor? Seien Sie ruhig, Altmann. Ach, warum sagt sie denn nichts? Steinhausen ist umgekippt. Wie immer. Ich möchte wetten, dass er wieder das große Heulen gekriegt hat. Steinhausen war schon damals der Schlappste von allen. Oder habt ihr vielleicht vergessen, wie wir ihn damals immer zusammenstauchen mussten? Halten Sie doch Ihren Mund, Altmann. Sind hier nicht in Ihrer Bank, wo Sie herumkommandieren können. Hier hat jeder das Recht, Fragen zu stellen. Geben Sie doch Ruhe, Altmann. Ist doch schon alles schlimm genug. Ach, Simmel, auf Sie habe ich gerade noch gewartet. Sie sind doch von der gleichen Sorte wie dieser Steinhausen. Seien Sie vernünftig, komplizieren Sie nicht unnötig die Situation. Ich möchte wissen, wer hier die Situation kompliziert. Was sagen Sie denn dazu, Thompson? Ich bin der Meinung, dass hier jeder sagen kann, was er will. Eben. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja, schon gut, Altmann. Frau Steinhausen, Herr Altmann hat Sie gefragt, warum Ihr Mann nicht selbst gekommen ist. Wollen Sie nicht dazu Stellung nehmen? Einen Augenblick, ich muss unterbrechen. Ich glaube, da... Lassen Sie sich nicht stören, meine Herren. Ihr Mädchen war so freundlich, mich einzulassen, Herr Werner. Freut mich, Sie alle beieinander zu sehen. Ich hoffe, dass mein Erscheinen Sie nicht allzu sehr verwirrt hat. Ah, das sind zwei neue Gesichter. Herr Fürbringer, nicht wahr? Und das ist vermutlich Herr Simmel? Ja. Ja. Sie sind doch wohl nicht der Meinung, dass meine Anwesenheit den Fortgang des Gespräches aufhält? Nicht im geringsten. Ich bin zwar nicht der Hausherr hier, aber letztlich haben wir uns zusammengefunden, um eine Reihe von Missverständnissen aus der Welt zu schaffen. Warum sollten Sie uns nicht dabei helfen? Sind Sie doch sozusagen der Urheber. Ich nehme an, Herr Werner ist mit mir einer Meinung. Selbstverständlich. Es sei also gleich von vornherein festgestellt, dass dieses Zusammentreffen durch Ihre, im Übrigen unverständlichen, Drohungen provoziert wurde. Sie werden verstehen, dass sich Herr Werner beunruhigt fühlte, nachdem Sie erklärten, Sie hätten etwas in Erfahrung gebracht, das Sie berechtigen könnte, eine polizeiliche Ermittlung in Erwägung zu ziehen. Ja, das stimmt. Also, ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie sich etwas deutlicher ausdrücken könnten. Wir tappen leider immer noch im Dunkeln über Ihre Absichten, um nicht zu sagen über die Art Ihrer Verdächtigungen, mit denen Sie sich bisher vier der hier Anwesenden genähert haben. Es wäre gewiss einem Gespräch sehr dienlich, wenn Sie die Dunkelheit Ihrer Motive ein wenig aufhellen würden. Sie sind Rechtsanwalt? Das gehört doch wohl kaum zur Sache. Oder sind Sie der Ansicht, man muss über eine juristische Vorbildung verfügen, um sich gegen böswillige Unterstellungen zur Wehr setzen zu können? Juristische Vorbildung? Nein, glaube ich nicht, wenn es sich um böswillige Unterstellungen handelt. Im anderen Falle ist es immer ganz gut, wenn man viel redet. Wollen Sie nicht von mir hören, dass ich trotz Ihrer erstaunlich geschickten Begrüßungsworte nicht im geringsten verwundert bin, Sie alle hier zu sehen? Herr Schwedler, ich will Sie nicht verletzen. Aber ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass Sie in letzter Zeit etwas zu viel Kriminalromane gelesen haben. Herr Fürbringer, diese Herren hier wissen Ihre Beredsamkeit sicher sehr zu schätzen, aber damit kommen wir nicht weiter. Ich habe Sie in Ihrem Gespräch unterbrochen. Bitte lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich bin vorhin aufgefordert worden, eine Erklärung abzugeben. Ich möchte es jetzt tun. Jetzt? Sie? Was hätten Sie denn auf einmal zu sagen? Kein Mensch hat Sie aufgefordert, hier etwas von sich zu geben. Bitte, Herr Altmann, die Sache ist es nicht wert, sich so zu ereifern. Nicht wert? Merkt ihr denn nicht, was hier gespielt wird? Die beiden stecken noch unter einer Decke. Habt ihr nicht gesehen, was sie für Blicke miteinander tauschen? Das Ganze ist doch nur inszeniert, um uns reinzulegen. Aber nicht mit mir. Mit mir jedenfalls nicht. Augenblick, Herr Altmann. Sie könnten es vielleicht später bereuen, jetzt weggegangen zu sein. Darf ich mal eben da an den Tisch... Dankeschön. Sie waren leider etwas unvorsichtig, Herr Altmann. Es ist doch eine verdammte Sache, die Technik heutzutage. Da kann man zum Beispiel nach einigen Tagen noch etwas hören, was man absolut nicht mehr hören will. Was soll das? Einen Augenblick, Herr Fürbringer. Sie meinen, der kennt mich noch? Ja, aber mit Ihnen zusammen auf dem Wagen. Einer von den sieben. Auf dem Wagen? Wer denn? Thompson. Moment, Herr Thompson, es geht noch weiter. Hören Sie zu. Wenn einer quatscht, dann hat der zu quatschen angefangen. Ich jedenfalls würde nicht mal mit meinem Bruder darüber reden. Was kommt auf den Bruder an, ne? Thompson. Ausgerechnet der Bulle Thompson. Der was ist denn los? Warum bist du denn so nervös? Von Thompson hätte ich das zuletzt erwartet. Was hat er denn alles erzählt? Alles. Ja, das stimmt doch gar nicht. Bitte, Herr Thompson, unterbrechen Sie mich. Du, Vorsicht. Der da drüben hört zu. Ach, der versteht kein Wort. Den kenne ich, Italiener. Bist du immer so unvorsichtig? Ich weiß schon, was ich sage. Und außerdem kann mir sowieso keiner was. Ne? Befehle schließlich Befehle. Ich habe das Kommando ja nicht gehabt. Das interessiert doch heute kein Mensch. Wo haben Sie denn das her, Herr Frühebringer? Geht noch weiter. Wie Ich hätte mich an eurer Stelle nicht in diese Geschichte reinziehen lassen. 10 Tage vor Kriegsschluss, Mensch. Hinterher kann man das immer sehr gut sagen. Ich hab ja gleich gewusst, dass da irgendwas faul war. Als der Offizier in die Mühle kam und den Befehl brachte. Aber was soll man denn machen? Damals abhauen, was? Heidi. Ja? Telefon. Ja, ist gut. Warten Sie, ich komme sofort zurück. Ja, ja, schon gut. Schon gut, Freddy. Schluss jetzt. Schluss jetzt. Jetzt habe ich aber genug. Aus, aus. Mann. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch alles nicht wahr. Ich habe kein Wort gesagt. Ihr habt nichts erzählt. Er will uns einlegen. Das hat er erfunden. Das ist überhaupt nicht bei mir in der Bar gewesen. Ich habe ihn überhaupt noch nie gesehen. Ihr müsst mir glauben. Hört mir, ihr müsst mir glauben. Er lügt. Sie sind ein Idiot, Altmann. Ach, das ist damit schon bewiesen hier. Nichts ist bewiesen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ist das denn ein Beweis? Eine Stimme, die plötzlich zu reden anfängt, ohne dass jemand beweisen kann, wer es ist? Geben Sie doch auf, Altmann. Ich kenne Ihren Bruder nicht. Ich habe ihn nie gekannt. Ich habe von etwas ganz anderem gesprochen. Einen Moment, Herr Altmann. Jetzt lügen Sie. Bevor Herr Schwedler kam, ist von niemandem hier bestritten worden, dass Sie alle seinen Bruder gekannt haben. Und es war die Rede von einer Nacht, in der etwas passiert ist. Keiner hat gesagt was, aber der Name Schwedler ist gefallen. Augenblick, Frau Steinhausen. Sagen Sie mal, was haben Sie für ein Interesse, Ihren Mann einer Beschuldigung auszusetzen, die Sie vielleicht nicht verantworten können? Weiß Ihr Mann überhaupt, dass Sie hier sind? Mein Mann ist tot. Das ändert allerdings die Situation. Tja, dann? Ich jedenfalls sehe dann keinerlei Grund mehr, mich weiterhin vor Ihren Mann zu stellen. Wenn Sie die Wahrheit wissen wollen, Ihr Mann, der Fenrich Wolfgang Steinhausen, hat in der Nacht, die hier zur Frage steht, den Oberleutnant Schwedler erschossen. Erschossen, sagen Sie? Erschossen? Einfach erschossen? Ja. Warum? Der Krieg war fast zu Ende. Ihr Bruder wollte nicht in die Gefangenschaft gehen. Er wollte uns zwingen, weiterzukämpfen. Sie sind ein Schwein, Fürbringer. Ein erbärmliches Schwein. Sie bezichtigen glatt einen anderen des Mordes, um ihren eigenen Kopf zu retten. In diesem Augenblick ist mir überhaupt erst klar geworden, dass es hierbei um ihren eigenen Kopf geht. Der Fähnrich Steinhausen erschießt meinen Bruder und geht dann in die Fremdenlegion, geschickt eingefädelt. Es klang verdammt überzeugend, aber nur für einen Augenblick. Die Sache hat nur ein paar Schönheitsfehler. Der erste ist, dass mein Bruder war. Und dass er das auch bis zur letzten Minute gewesen ist. Überzeugend, dass jemand sterben musste, weil er bis zuletzt ein Held sein wollte. Es passt nur nicht auf ihn. Und dann, wenn ich mich so umsehe, Freddy Altmann zum Beispiel, dieser kleine, mit allen Hunden gehetzte, clevere Freddy. Glauben Sie im Ernst, er hätte auch nur mit der Wimper gezuckt, wenn er sich mit dieser angeblichen Wahrheit aus der Affäre hätte ziehen können? Glauben Sie, was Sie wollen. Beweisen Sie uns das Gegenteil. Jawohl. Beweisen Sie uns mal das Gegenteil. Wenn ich recht orientiert bin, ist ein Mord nach 20 Jahren verjährt, Totschlag nach 15. Die Staatsanwaltschaft wird sich also noch damit zu beschäftigen haben. Ich denke, ich bin mit Frau Steinhausen im Einverständnis, wenn sich von jetzt ab die zuständigen Stellen mit der weiteren Aufklärung beschäftigen. Jetzt habe ich genug. Was soll denn diese ganze Geheimnistuerei? Sag's ihm doch, wie es gewesen ist. Verdammt nochmal, es war Krieg. Sagt ihm doch, wie es war. Thompson. Angst? Sie mögen noch Angst haben. Sie haben noch was zu verlieren, Werner. Gesundheit, Geld, Haus, Kind. Ich hab nichts mehr davon. Alles weg. Alles vom Krieg aufgefressen. Ich hab nichts mehr zu befürchten. Wenn ihr zu feige seid, dann will ich es sagen. Thompson, Sie wissen nicht, was Sie reden. Oh, ich weiß, was ich rede. Darauf können Sie sich verlassen. Ich brauche nur meinen Kopf nicht aus der Schlinge zu ziehen. Ich bin so und so auch fertig. Wenn man als Krüppel nach Hause geschickt wird, hat man nicht viel zu erwarten und ganz bestimmt keinen Aufsichtsratposten in einer Bank. Hören Sie zu, Schwedler. Die Wahrheit, wenn Sie sie ertragen können. Wir lagen in einer Mühle 3 Tage lang. Ihr Bruder hat uns aus dem Lazarett geholt. Der Befehl lautete zur Verfügung eines Stabes. Dann kam ein Offizier der Feldgendarmerie mit dem Auftrag, einen Transport Fremdarbeiter von einer Fabrik abzuholen. 12 Männer, 7 Frauen und 3 Kinder. Sind Sie wahnsinnig geworden, Thompson? Wir brachten sie in einen Wald an eine genau vorbestimmte Stelle. Der Offizier erwartete uns dort. Er gab den Befehl, eine Grube auszuheben. Es dauerte bis in die Nacht. Bis dahin hatten wir keine Ahnung wofür. Aber dann sagte der Offizier ein Wort. Ein Wort, verstehen Sie? Umlegen. Und dann? Dann lagen sie plötzlich da unten, tot. Eine halbe Stunde zuvor hatten sie noch gelebt und mit uns gelacht. Aber da war ein Offizier und da war ein Befehl und da waren alle die, die jetzt hier sitzen und sie in die Hosen scheißen, weil sie Angst haben, sie könnten mitten in diesem herrlichen Frieden auf die Schnauze fallen. Sie haben alle geschossen, einer wie der andere. Sie haben sie einfach fertig gemacht. Wie sie bis heute noch nichts anderes gelernt haben, als den anderen fertig zu machen, bevor es einen selbst erwischt. Der Unterschied ist nur, dass sie kein Gewehr mehr in der Hand haben. Das ist die Wahrheit, Schwedler. Jawohl, das ist die Wahrheit. Und Ihr Bruder war dabei. Er ist mit dabei gewesen. Er hat genau wie wir alle geschossen. Wenn Sie zur Polizei gehen, dann wird es auch Ihren Bruder treffen. Ihr Bruder und Ihren eigenen Namen. Er hat sich erschossen, als alles vorbei war. Nein. Simmel, seien Sie still. Wir sollten uns schämen, diesen Toten anzugreifen. Er war der Einzige, der den Mut hatte, sich gegen den fremden Offizier zu stellen. Er hat sich vor uns gestellt und sich für uns geweigert. Und er wurde deshalb von dem Offizier erschossen. Wir waren 6, aber keiner von uns kam ihm zur Hilfe. Wir ließen es geschehen. Wir hatten Angst. Aber dieser Mann da ist dein Bruder und er hat das Recht, das zu wissen. Die Wahrheit lässt sich nicht mehr aufhalten. Er liegt als Erster unten auf dem Boden der Grube mit den anderen. Steinhausen, der kleine Fähnrich, hat es damals gesagt. Er hat es genau so gesagt, wie es gekommen ist. Ich habe es nicht vergessen. Sein Tod wird dafür sorgen, dass die Wahrheit nicht verborgen bleibt. Schwedler, wir hatten einen Befehl. Können Sie das nicht verstehen? Wir haben alle nur auf Befehl gehandelt. Keiner von uns ist ein Mörder. Was wollen Sie denn jetzt tun? Keiner von uns ist ein Mörder. Sehen so Mörder aus? Simmel, Altmann, Fürbringer, Thompson. Sehen so Mörder aus? Wahrscheinlich nie anders. So. Genau so.